Nach meiner bestandenen Gesundenuntersuchung nehme ich mein Handy und rufe bei der Behörde an. Ich sage, ich muss meinen Führerschein verlängern lassen und habe dazu alles, was ich benötige. Darf ich Ihnen das per Post schicken? Ahoi, liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Somebody's und ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Heiße euch aber trotzdem zu meinem Mental Challenge Sport Gymnasium und Chess herzlich willkommen. Heute Führerscheinverlängerung. Nein. Warum? Da müssen Sie persönlich kommen. Warum? Das ist Vorschrift. Ich weiß, aber ist es denn auch sinnvoll? Sehen Sie, meine Freundin hätte morgen Zeit, die könnte vorbeikommen und Ihnen das alles bringen. Wäre das vielleicht möglich? Nein. Warum? Ich gehe einmal davon aus, dass Sie wohl irgendwas unterschreiben oder zahlen werden müssen. Sie gehen davon aus? Sie müssen etwas unterschreiben. Ich freue mich, dass die Arbeitszeiten der Behörden, zumindest die paar Stunden, wo sie tatsächlich offen haben, mit den Arbeitszeiten haargenau übereinstimmen, nehme mir also einen Vormittag frei und begebe mich in die Höhle des Löwen. Natürlich ist die Behörde genau am anderen Ende der Stadt und schon langsam wird mir klar, warum wir so viel Urlaubstag im Jahr brauchen. Nicht für den Urlaub. Wenn wir gerade mal nicht auf eine Behörde fahren, dann warten wir entweder auf den Rauchfangkehrer oder auf irgendeine Wasserzählerablese oder auf sonst irgendwelche Handwerker. Ich warte eine kühle Viertelstunde am Empfangsschalter, werde dann in den entlegensten Teil dieses Gebäudes geschickt, klopfe an die Tür, warte eine Minute, klopfe erneut, warte eine Minute und trete dann ein. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich versammelt und streamen augenscheinlich einen aktuellen Kinofilm über ihren Laptop und zischen mich an, ich solle etwas leise sein, es wäre gerade so spannend. Schließlich erbarmt sich eine verkannte Oberlehrerin mit Brille und Dutt, unterschreibt meinen Antrag und schickt mich wieder vor die Tür, ohne mir zu sagen, was ich nun zu tun hätte. Ich gehe zum Empfangsschalter, warte dort heiße 10 Minuten, werde zur nächsten Schlange geschickt, warte dort eine heiße Stunde, muss im Endeffekt 17 Euro bezahlen und verstehe nicht, warum ich diese Odyssee persönlich machen musste. Nach über 3 Stunden komme ich vollkommen erschöpft aus diesem Gebäude heraus und bemerke, dass ich keine einzige Unterschrift leisten musste. Ich warte 2 Wochen und der Führerschein wird mir per Post zugeschickt. Ich sehe ihn an und bemerke, dass mit der Berechnung der 5-Jahres-Frist wohl ein kreativer Mathematiker beauftragt wurde. Ich mag ja ein naiver Steuerzahler der Nahrungsmittelvertilger sein, doch ich sehe nicht ein, warum ich auf Behörden als Bittsteller ohne offensichtliche Rechte auf das Wohlwollen von anderen angewiesen sein sollte. Warum kann ich das ganze Zeug nicht einfach dorthin schicken und das Geld überweisen und ihr schickt mir meinen Führerschein zu? In meiner kleinen Welt zahle ich Steuern, damit mir die Politiker und die Beamte unter vielen anderen Leistungen auch meine administrativen Wege so einfach als irgend möglich gestalten. Stattdessen ist der Staat offensichtlich der Meinung, er sollte seine Bürger maximal nerven, während man von den Beamten noch veräppelt wird und auf ihr Gutdünken angewiesen ist. Was sind eure Verbesserungsvorschläge zu Problemen von Behörden wegen, mit denen ihr schon zu tun hattet? Über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Somebody Else findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.